Nam Sung-woo, stellvertretender Vorsitzender des Zentralpolizeidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, nahm am 15. Juni eine Stellung zur Unterstützung des Appells der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der TVRK. In der Stellungnahme hieß es, der verehrte Marschall Kim Jong-un habe auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas neue Linien und Kurse auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes unterbreitet. Getreu denen als unvergänglichem großen Programm für nationale Einheit und dem Appell der gemeinsamen Konferenz werde man dabei an der Spitze stehen, alle Auslandskoreaner zum Kampf um den großen Zusammenschluss der Nation und um selbstständige Wiedervereinigung der Heimat aufzurütteln.